Deutschlandfunk. Das Feature. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Dass die Welt ein Saustall war und bleibt, das ist mir schon bekannt. Contentos y amargados, valores y doble. El momento cuando cierra, se le vino la noche a todo el mundo, ¿no? Als das Unternehmen seine Tore schloss, brach über uns eine finstere Nacht herein. Warum wohl? Wir sind doch alle mit der Idee aufgewachsen, einen festen, lebenslangen Arbeitsplatz zu haben. Nach dem Motto, du arbeitest, du gehst in Rente, alles ist sicher. Carlos Alberto Rodriguez hatte bis dahin alle 14 Tage seine Lohntüte erhalten. Doch im Dezember 2002 stand der Mechaniker wie hunderte seiner Kollegen vor dem Nichts. Die Reifenfabrik Funza in Montevideo war pleite, der Betrieb geschlossen, die Arbeiter ausgesperrt. Direkt gegenüber der Fabrik haben wir ein Zeltlager errichtet. Wir wollten verhindern, dass das Unternehmen leergeräumt wird, dass Vulkanisierpressen und Maschinen abgeschleppt werden. Rund um die Uhr passten sie auf, dass weder Diebe noch Gläubiger auf das Betriebsgelände kamen. Nebenher kochten sie in einem großen Kessel für sich und ihre Familien. Wir sind losgegangen und haben in unserem Viertel um Unterstützung gebeten. Wir waren auf dem Wochenmarkt, um Waren, vor allem Früchte, zu ergattern. Da gab es einige Schlachtereien in unserem Viertel. Die haben uns mit Fleisch versorgt. Auch die Nachbarn waren solidarisch. Da war etwa eine Frau, die schenkte uns jeden Morgen, wenn sie vom Bäcker kam, eins der Baguettes, die sie da gekauft hatte. Es ging den Funza-Leuten um mehr als um das nackte Überleben. Sie wollten den Betrieb übernehmen und künftig ohne Chef arbeiten. Skepsis äußerten Gewerkschaftsaktivisten wie Alejandra Pico. Und dann stellt ihr mit einem Mal fest, dass sich eure Einkommen nicht sonderlich von den niedrigsten Löhnen im selben Wirtschaftssektor unterscheiden. Aber dann ist kein Chef mehr da, an den man sich wenden und bei dem man protestieren könnte. Die Funza-Arbeiter ließen sich jedoch nicht beirren. Ich glaube, mit dem Passar des Zeits nos vamos acostumbrando a ser dueños de nuestro propio destino, acostumbrarnos a que somos patrones de nosotros mismos y dueños de esta empresa. Wir werden uns mit der Zeit sicher daran gewöhnen, Herren unseres eigenen Schicksals zu sein, unsere eigenen Chefs und Besitzer dieses Unternehmens. Es begann eine Geschichte mit Licht- und Schattenseiten, voller Hoffnungen, aber auch mit Rückschlägen. Tief in mir schlummert ein Freund, noch tiefer als in meiner engen Brust. Es ist der stets übergangene, unruhige Genosse, der geliebte Sozialist in mir, mein gefesseltes Libertäres. Dann übernehmen wir den Betrieb. Eine selbstverwaltete Reifenfabrik in Montevideo. Ein Feature von Karl Ludolf Hübner. ...1935. Damals galt Uruguay als Wohlstandsinsel in Südamerika. Gern ließ sich das kleine Land am Rio de la Plata als Schweiz Lateinamerikas bezeichnen. Damals nahm auch Funza den Betrieb in der Hauptstadt Montevideo auf. Die Hauptstadt zählte zu jener Zeit fast eine halbe Million Einwohner. Es gab 7 große Theater, 80 Kinosäle und 55 Zeitungen. 1930 hatte das kleine Land mit nur 3 Millionen Einwohnern die Fußball-Weltmeisterschaft ausgerichtet und hatte den Meistertitel gewonnen. Uruguay war damals eine Fußball-Großmacht. Die auf endlosen Weiden grasenden Rinder begründeten den Reichtum der kleinen Nation. Aus dem Fleischexport wurde ein beispielloser Wohlfahrtsstaat finanziert. Den hatte der einstige Präsident Bajeí Ordóñez schon Anfang des 20. Jahrhunderts entworfen. Der 8-Stunden-Tag wurde eingeführt. Der Staat unterstützte Erwerbslose und gewährte ab dem 60. Lebensjahr eine Altersrente. Noch 1956 hatte Uruguay das höchste Pro-Kopf-Einkommen in Südamerika. Die Kindersterblichkeit war so gering wie sonst nirgendwo auf dem Subkontinent. Auch Funza inzwischen ein Markenzeichen der uruguayischen Industrie, ging es gut. In ese periodo de tiempo, entre 1935 y... Zwischen 1935 und 1998 entwickelte sich FUNSA zu einem Industrieunternehmen. FUNSA wuchs und wuchs, bis dort 3000 Arbeiter einen Job fanden. In fast allen Produktionslinien wurde der Betrieb zum Monopolisten. FUNSA stellte neben Reifen und Gummihandschuhen Gummistiefel, Wärmflaschen, Sportschuhe, Matratzen, Schwimmflossen, Kabel, Plastik, Taschen und Präservative her. Das Fabrikgelände gibt noch heute eine Ahnung von der einstigen Größe und Bedeutung des Betriebs. Überragt von einem weiß gestrichenen Schornstein dehnen sich Fertigungshallen über mehrere hundert Meter aus. Die Wände sind mit rotbraunen Ziegeln hochgezogen worden. In einer Werkshalle pressen und klappern Vulkanisiermaschinen, bedient von mehreren Arbeitern. Daneben, in einer Lagerhalle, ein Kautschukdepot. In anderen Hallen bewegt sich nichts. Leere Regale, ausgediente Förderbänder. Nur in einer Ecke lötet ein junger Arbeiter im dunkelblauen Funza-Blaumann Rohre zusammen. Dasselbe Gefühl von Leere und vergangener Pracht stellt sich in der Empfangshalle ein. Einige Sessel für Besucher gruppieren sich um einen flachen Tisch. Das braune und schwarze Kunstleder ist an einigen Ecken abgewetzt. Im Hintergrund sind einige Reifenmodelle ausgestellt. Der Blick gleitet über einen langen Tresen, der den Empfang vom Großraumbüro trennt. Einige moderne Flachbildschirme sind neben mindestens 10 Jahre alten Computern aufgestellt. An den zahlreichen Schreibtischen arbeiten gerade mal 7 Angestellte. In Schwierigkeiten geriet der Betrieb erstmalig in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Eine neoliberale Welle überschwemmte Lateinamerika. Sie war ausgelöst worden von Diktaten internationaler Finanzinstitutionen wie des Internationalen Währungsfonds. Im Nachbarland Argentinien verscherbelte der damalige Präsident Carlos Saúl Menem fast den gesamten Staatsbesitz. In Uruguay stimmten dagegen 1992 in einer Volksabstimmung über 70% der Wahlberechtigten gegen die Privatisierung von Staatsunternehmen. Das hinderte die Regierungen der konservativen Präsidenten Luis Alberto Lacalle und Jorge Bage allerdings nicht, dem Land andere neoliberale Rezepte zu verordnen. Sie flexibilisierten die Arbeitswelt und setzten auf den freien Fluss von Kapital und Waren. Alles andere sollte der Markt regeln. Funza-Mechaniker Carlos Alberto Rodriguez kann sich daran noch gut erinnern. In den 90er Jahren wurden die Importzölle allmählich gesenkt. Die nationale Industrie stand bald ohne Schutz da. Damals ging es mit Funza abwärts. Textilunternehmen schlossen ihre Tore. Honda, eines der größten Busunternehmen, ging in Insolvenz. Gerbereien gaben auf. 80% der Industrie ging die Luft aus, dank der nunmehr zollfreien Einfuhr von Waren. La industria prácticamente, no sé, el 80% cayó justamente por la libre importación de cosas, ¿no? FUNSA entließ Arbeiter und schränkte die Produktpalette ein. 1998 kaufte der US-Multi Titan International FUNSA auf, um die billige Konkurrenz für die eigenen Produkte auszuschalten, vermutet Luis Romero, der seit 1958 bei FUNSA beschäftigt ist. Esta fábrica cerró teniendo 10 gerentes. Acá esta fábrica, 10 gerentes para 300 personas, 480 personas. Diese Fabrik hatte, als sie schloss, 10 Geschäftsführer. Sage und schreibe 10 Geschäftsführer für 480 Beschäftigte. Die neoliberale Phase endete in einer wirtschaftlichen und sozialen Katastrophe. Qué falta de respeto. Welche Respektlosigkeit, welche Beleidigung der Vernunft. Jeder ist ein Gauner, jeder ein großer Herr. Ende 2001 brach Argentinien zusammen. Die schwere Krise erreichte bald auch Uruguay. Mächtige Demonstrationszüge zogen durch die Straßen von Buenos Aires und Montevideo. Arbeitslosigkeit und Verzweiflung griffen um sich. La gente la marginaron. Los asentamientos en el periodo La Calle y Valle duplicaron, triplicaron. Die Menschen gerieten ins soziale Abseits. Die Zahl der Elendsiedlungen verdreifachte sich unter den Regierungen La Calle und Valle. Viele Menschen rutschten von einem Tag auf den anderen in die Armut. Die soziale Kluft wurde immer breiter. Eine Zeitung in Montevideo titelte: In 40 Minuten mit einer einzigen Buslinie von der ersten in die dritte Welt. Eine andere schockte mit der Meldung, Kinder müssten Gras essen, um den Hunger ein wenig zu stillen. Im Jahr 2002 stellte das Unternehmen die Produktion endgültig ein. Zuerst im März die Reifenherstellung, schließlich im Dezember dann auch die einzige noch verbliebene Produktion, die Herstellung von Gummihandschuhen. Die anfängliche Arbeitslosenhilfe reichte nicht aus. Mit einem Mal wussten viele Funzer Arbeiter nicht mehr, wie sie Brot, Gemüse und Fleisch, Miete, Wasser und Strom bezahlen sollten. Die Not zerrüttete ganze Familien. Einige fanden in der Schattenwirtschaft Unterschlupf, andere kamen in kleinen Geschäften und Betrieben unter. Doch etwa 100 Funzer Arbeiter wollten nicht aufgeben. Sie wollten den Betrieb übernehmen. Sie schlugen ihre Zelte auf einem freien Grundstück gegenüber dem Fabriktor auf. Einige hielten das nur wenige Wochen aus, aber ein harter Kern von 80 Arbeitern blieb standhaft. Viele reden, ohne etwas zu sagen. Andere sagen etwas, ohne zu schwafeln. Verfallen nicht in Schweigen. Hier stehen wir, du und ich. Wir durchbrechen Grenzen, um nicht außen vor zu bleiben. Nicht nur Nachbarn kamen vorbei, spendeten in Bar oder halfen mit Lebensmitteln. Das kommunale Zentrum der Stadtverwaltung zweigte aus dem Topf für Soziales eine, wenn auch symbolische, Unterstützung ab. Auch hatte die Betriebsgewerkschaft für Notzeiten Geld zurückgelegt. Viele Ehefrauen suchten sich einen Job und versuchten zu kompensieren, was in der Familienkasse fehlte. Gewerkschafter aus der Gewerkschaftszentrale PIT-CNET boten ihre Unterstützung an, äußerten aber gleichzeitig Bedenken. Kooperativen sind in Arbeitswelt und Gewerkschaftszentrale nie mit Wohlwollen wahrgenommen worden. Dort stellt man sich vor, dass sich der Kooperativist zum Unternehmer entwickelt. Aber diese Theorie hat nichts mit der Realität zu tun. Luis Romero, heute Berater von Funza, ist selbst ein gestandener Gewerkschafter. Der graubärtige, fast immer gut gelaunte Mann hat an allen großen Kundgebungen und Demonstrationen der Gewerkschaftszentrale teilgenommen. Wir verstehen uns nicht als Unternehmer. Unser ganzes Leben lang waren wir Arbeiter. Uns wird höchstens bewusst, dass wir mehr Probleme haben als früher. Früher waren dafür Unternehmensleitung und Regierung zuständig. Alejandra Pico bleibt skeptisch. Sie koordiniert die wissenschaftliche Forschung im Cuesta Duarte, dem Bildungsinstitut des Gewerkschaftsbundes PIT-CNET. Das Thema ist damit noch nicht beantwortet. Bist du nun Arbeiter, Kollege oder Patron? Es ist nicht die einzige Frage, die sie aufwirft. Wie kommt eine Kooperative im kapitalistischen System zurecht, mit ganz anderen Zielen und Ansprüchen? Alejandra Pico kennt die Schwierigkeiten aus eigener Erfahrung. Sie hat früher in einer Textilkooperative mitgemacht. Wir wollten dort alle Arbeitsbedingungen verbessern, zum Beispiel den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, alle Rechte zur Geltung bringen und gleichzeitig auch noch gute Gehälter zahlen. Oft hieß es dann aber, das geht nicht. Wir mussten einsehen, dass es schwierig ist, alle Wünsche zu erfüllen und gleichzeitig auch noch mit anderen zu konkurrieren. Doch die Funza-Arbeiter ließen sich nicht abschrecken. Am 5. November 2003 gründeten sie die Kooperative Funza-Koop. Bestärkt fühlten sie sich durch eine Gerichtsentscheidung, die bereits im Mai gefallen war. Der US-Multi-Titan hatte sich 2002 aus dem Staub gemacht und einen Berg Schulden hinterlassen. Aber vor allem hatte der Konzern Kredite der staatlichen Banco Repubblica nicht bedient. Die Bank hatte als Sicherheit die Fabrik akzeptiert. Nach dem Bankrott fiel sie ihr zu. Gleichzeitig stellte die Belegschaft Forderungen. Löhne, Prämien und Abfindungen standen aus. Die Arbeiter klagten und machten vor Gericht geltend, dass sie den Betrieb übernehmen wollten. Ihre Argumente überzeugten. Die Tore von Funza öffneten sich wieder. Se logró Die Gerichte erlaubten uns, das Industriegelände zu betreten. Eine Gruppe von ungefähr 100 Kollegen wartete die Industrieanlage über anderthalb Jahre. Damit war die Voraussetzung gegeben, jederzeit wieder produzieren zu können. Auch Carlos Alberto Rodriguez gehörte zu denjenigen, die die Arbeit wieder aufnahmen. Die Freude war groß. Längere Zeit hindurch arbeiteten wir allerdings nur für ein Frühstück und einen Teller Essen. Lohn gab es während dieser Zeit nicht. In einem Jahr leisteten die Arbeiter rund 150.000 solidarische Stunden, wie sie die unbezahlte Arbeit nennen. Experten der Banco Repubblica taxierten die geleistete Arbeit. Sie stellten all das in Rechnung, was wir eingebracht hatten, an Reinigung, an Ausbesserungen, an Wartung, an Farben für die Maschinen. Dabei kamen sie auf ungefähr $1,5 Millionen. Die Frage, wie das eines Tages verrechnet wird, ist offen. Auf jeden Fall sei es ein Pfand für spätere Verhandlungen, meint Nestor Rodriguez. La posibilidad de un montón de cosas acá, de chatarras y de cosas que no servían para nada, la autorización de poderlas vender. Wir durften schließlich mit richterlicher Genehmigung auch Schrott und andere Dinge, die zu nichts mehr Nutze waren, verkaufen. Mit dem Erlös konnten wir zum Beispiel Ersatzteile und Farbe für die Fabrik kaufen. Y para tratar todo el tema de mantenimiento y pintura y arreglo de... Und wenn dann noch etwas übrig blieb, ging das in den Suppentopf und in die Solidartüte, die die Kollegen und Kolleginnen alle zwei Wochen erhielten. Sie hatten das Gefühl, dass es langsam aufwärts ging. Doch noch regierte in Montevideo Präsident Jorge Bage, der trotz des wirtschaftlichen Desasters an neoliberalen Rezepten festhielt. An staatliche Hilfe, zumal für eine selbstverwaltete Kooperative, war nicht zu denken. Die Regierung verwies auf Markt und Banken. Doch die winkten ab. Eine Kooperative ohne Sicherheiten war nicht kreditwürdig. Und selbst wenn sie einem Kredit zugestimmt hätten, die Zinsen hätten die Funsa-Kooperative erdrückt. Die Funsa-Arbeiter standen deshalb mit leeren Händen da, als die Banco Repubblica Teile der Reifenfabrik bei einer Auktion versteigerte. Eine uruguayische Investorengruppe ersteigerte Fabrikgelände und Teile des Maschinenparks. Bis dahin hatten die Geschäftsleute ihr Geld in Metallunternehmen, Shoppingcenter und eine Importfirma für Reifen gesteckt. Die Investoren taten sich mit Funsa Coop zusammen, waren sie doch auf Know-how und Erfahrung der Funsa-Arbeiter angewiesen. Im September 2004 war es dann soweit. In die düsteren Hallen drang Licht. Vertrauter Lärm füllte die Fertigungshallen. Fue muy bueno cuando entramos, cuando prendieron la caldera por primera vez, fue un momento, fue muy fuerte. Fue muy fuerte, digo, porque eso fue un logro nuestro. Als die Kessel wieder befeuert wurden, das war ein bewegender Augenblick. Ein ganz starkes Gefühl, denn wir allein hatten das erreicht. Als erstes wurden wieder Latex-Handschuhe produziert. Fleischfarbene Gummihandschuhe werden über 100 Gussformen gezogen. Diese sind wiederum auf einer metallenen Lafette befestigt. Dann kippt die Maschine die Lafette und taucht sie in eine dunkle blaue Brühe. Die ersten blauen Gummihandschuhe für Putzen, Spülen und Kochen wurden bald verpackt. Alle 14 Tage hatten die Kolleginnen und Kollegen bislang zwischen 13 und 15 Kilo Lebensmittel mit nach Hause genommen. Das wurde noch besser nach den Auktionen und Verhandlungen mit den Investoren. Fortan erhielten wir so etwas wie einen Lohn, etwa 500 Pesos pro Woche und für alle gleich. $500, das sind etwa 18 Euro. Zu wenig, um allein vom Lohn zu leben und erst recht zu wenig, um das Unternehmen zu kaufen. Aber der Horizont sollte sich bald weiter aufhellen. Ende Oktober 2004. Feiert, feiert Uruguay, rief Tabaré Vázquez, der gerade gewählte Präsident, Hunderttausenden von Uruguayern zu. Sie feierten ausgelassen den Wahlsieg der linken Frente Amplio. Zum ersten Mal in der Geschichte Uruguays hatte eine Linkspartei nationale Wahlen gewonnen. Die Breite Front ist ein Bündnis, das von sozialdemokratisch orientierten Parteien bis hin zur MEPP, der Partei der ehemaligen Stadtguerilla, der Tupamaros, reicht. Mit dem Motto Cambio, Wandel, hatte der Sozialist Tabaré Vázquez die Wahlen gewonnen. Vom Notplan, Plan de Emergencia, profitierten mehr als eine halbe Million verarmter Uruguayer. Eine Gesundheitsreform weitete die medizinische Versorgung auf vorher Ausgeschlossene aus. Die Arbeitslosigkeit sank von 20% im Krisenjahr 2002 auf 8%. Die Löhne stiegen. Als FUNSA am 13. September 2005 offiziell den Betrieb einweihte, kam auch der neue Präsident. Er rühmte in seiner Ansprache FUNSA Coop als Symbol der Arbeiterbewegung. Das hieß aber keineswegs verstärkte Unterstützung für kleine und mittlere Unternehmen. Zwar hatte Tabaré Vázquez ein produktives Land versprochen, aber damit war vor allem die Anwerbung ausländischer Investoren gemeint. Großkonzerne investierten in eine riesige Zellstofffabrik und in Agroindustrien. Auch die Wirtschaftspolitik der neuen Regierung hatte sich bislang nicht vom Neoliberalismus verabschiedet. Doch für die FUNSA-Kooperative eröffneten sich mit dem Regierungswechsel trotzdem neue Möglichkeiten. Die Beziehungen zum erdölreichen Venezuela und ihrem Präsidenten Hugo Chávez wurden enger. Das sollte auch den FUNSA-Arbeitern zugutekommen. Para el desarrollo endógeno. El desarrollo desde dentro, el desarrollo por dentro, el desarrollo integral de la patria de Bolívar, de la patria de todos nosotros. Vamos, muchachos, el video desarrollo endógeno. Chávez will den Sozialismus des 21. Jahrhunderts schaffen. Er versucht eine endogene, das heißt nach innen gerichtete Entwicklungspolitik zu verwirklichen und stärkt deshalb das kooperativen Wesen im eigenen Land. Und er setzt auf vermehrte Zusammenarbeit und Solidarität unter den lateinamerikanischen Nachbarn. Chávez beließ es nicht bei Worten. Er stellte FUNSA $280.000 zur Verfügung. Im Gegenzug sollte die Kooperative Venezuela beim Aufbau zweier Gummifabriken im eigenen Land mit Rat und Tat zur Seite stehen. In un segundo remate, nosotros. Auf einer zweiten Auktion kaufte unsere Kooperative ungefähr 60% der Maschinen und die Rechte an allen FUNSA-Marken auf. Die stellen im ganzen Land einen bedeutenden Wert dar. Es ist ein anerkanntes Markenzeichen und so etwas wie eine Ikone der nationalen Industrie. Die Arbeiterselbstverwaltung bei FUNSA war kein Einzelfall. In den Jahren vor und nach der Krise übernahmen viele Arbeiter ihre Fabriken, wenn diese kurz vor der Pleite standen oder die Unternehmer sich aus dem Staub gemacht hatten, ohne ausstehende Löhne zu bezahlen. Empresas recuperadas, wiedergewonnene Betriebe, werden sie am Rio de la Plata genannt. Heute arbeiten in Argentinien über 200 Betriebe ohne den traditionellen Chef. Rund 10.000 Menschen haben in wiedergewonnenen Druckereien, Keramikbetrieben, Nahrungsmittelfabriken, Transportunternehmen oder Hotels einen Job gefunden. Im kleineren Uruguay sind es 20 Betriebe, vor allem Klein- und Mittelbetriebe mit weniger als 100 Beschäftigten. A, rotes Banner. Keine weiteren Leiden. Die Ausbeutung muss verschwinden. Auf der Ziegelwand der FUNSA-Fabrikhallen prangt auf einem großen, rot gestrichenen Schild der Name der Kooperative, León Duarte. León Duarte war Gründungsmitglied der anarchistischen Föderation Uruguays und ist bis heute eine Symbolfigur der FUNSA-Gewerkschaft. Sie zählt zu den kämpferischsten in Uruguay. Von der Militärdiktatur, die ab 1973 Uruguay tyrannisierte, wurde sie besonders brutal verfolgt. Geheimagenten spürten León Duarte in seinem Versteck in Buenos Aires auf und ließen ihn spurlos verschwinden, wie so viele andere politisch Andersdenkende. Unsere Gewerkschaft wurde 1952 gegründet. Stets war uns die interne Demokratie sehr wichtig. In unseren Reihen machten sowohl Anarchisten wie Kommunisten und Unabhängige mit. Luis Romero war ein Weggefährte Duartes in der Gewerkschaft und hat das Gewerkschaftsleben entscheidend mitgeprägt. Recht auf Eigentum bedeutete für uns Recht auf gesellschaftliches Eigentum, aber nicht auf eine privatisierte Gesellschaft. Wir sind die Anarchisten. Die Anarchisten, die ihr Mörder nennt. Die dem Arbeiter beibrachten, die Freiheit zu suchen. A buscar la libertad, porque cuando nos oprimen, volteamos a los tiranos. Diese Ideen haben auch José Mujica, Uruguays neuen Präsidenten, beeinflusst. Er ist seit dem 1. März Regierungschef. Er war bis dahin eine entscheidende Figur der MEPP, der stärksten Kraft in der breiten Front. Die MEPP ist die Partei der ehemaligen Guerilla. Pepe Mujica war führendes Mitglied der Tupamaros, der legendären Stadtguerilla. 13 Jahre saß er während der Militärdiktatur im Gefängnis. Er wurde gefoltert und mehrere Jahre in einem Erdloch isoliert. Den Kampf für eine gerechtere Gesellschaft hat er nach seiner Freilassung 1985 nicht aufgegeben. Allerdings nicht mehr mit der Waffe in der Hand, sondern mit dem Wahlzettel. Die MEPP ist für ihre erfolgreiche Basisarbeit bekannt. Sie hat immer wieder Klein- und Kleinstprojekte in armen Vierteln mit Parteigeldern gefördert. Pepe Mujica hat aus seiner Sympathie für selbstverwaltete Unternehmen nie ein Hehl gemacht. Wir müssen die Armut verringern. Wir müssen die Wirtschaft am Laufen halten. Deshalb möchte ich mich, Kollegen, mit einem ganz kleinen Teil der Wirtschaft beschäftigen. Muy secundaria, muy balbuciante. Dieser ist noch zweitrangig, stottert vor sich hin, aber er ist auch in diesem Hause zugegen. Ich meine die Anstrengung von Kollegen, die in verschiedenen Ecken dieses Landes Selbstbestimmung praktizieren. Und das in einem Land, das vom Neoliberalismus infiziert wurde. Es war an einem kalten Winterabend im Juni 2009, 5 Monate vor seinem Wahlsieg, als er bei der FUNSA-Gewerkschaft diese Rede hielt. Es gilt, Dinge anzupacken, die wir noch nicht beherrschen. Die Arbeiter müssen lernen, ihr eigener Chef zu sein. Und nicht von den Entscheidungen anderer abzuhängen. Das hat dieses Land bitter nötig. Es mangelt doch an Initiativen. Wer Geld hat, verschiebt es ins Ausland. Es gibt hier eine kleinmütige Bourgeoisie, die nichts riskiert. Diese so egoistischen Bourgeois, die die Menschheit verachten, werden von den Anarchisten weggefegt. Mit dem lauten Schrei nach Freiheit. Als ich noch ein junger Bursche war, sagte mir jemand, wenn sie dich rausschmeißen, dann weil du deine Rechte verteidigt hast, aber nicht weil du schlecht gearbeitet hast. Im Gegenteil, als Arbeiter solltest du stolz darauf sein, dein Bestes gegeben zu haben. Das ist das proletarische Bewusstsein der alten anarchistischen Gewerkschaften. Seine Rede im Gewerkschaftshaus von FUNSA schloss Mujica mit der Bemerkung: Die schwierigste Aufgabe für einen Zeitgenossen ist es doch, sein eigener Chef zu sein. Das bedeutet zweifellos eine höhere Entwicklungsstufe. Wir müssen unbedingt eine Veränderung der Mentalität erreichen. Doch schon der Rollenwechsel ist uns schwer gefallen, nämlich Protagonisten unseres eigenen Schicksals zu sein. Enrique Romero sitzt vor einem in die Jahre gekommenen Computer. Rundherum sind Papiere und Akten verstreut. Für Schreibarbeiten hat Romero kaum Zeit, muss er doch auch in der Reifenproduktion mitarbeiten. Der Schreibtisch ist aus massivem, dunklen Tropenholz. Der Lack hat mit der Zeit gelitten. Das gilt auch für die dunkel gebeizten Schränke. Durch das Fenster dringt wenig Licht. Das kalte Neonlicht der neu installierten Deckenleuchte sorgt für eine karge Atmosphäre. Hier gingen einst die Geschäftsführer des alten Funzer-Unternehmens ein und aus. Hier beratschlagten, verhandelten und entschieden sie, was zu tun ist. Statt ihrer entscheiden nun die 220 Arbeiter von Funzer selbst, was im Werk geschehen soll. Die Arbeiterkooperative hat ein fünfköpfiges Direktorium gewählt und Enrique Romero ist dessen Präsident. Hier hay una comisión directiva de esta cooperativa. Außerdem gibt es Kollegen, die in den verschiedenen Arbeitssektoren als Bezugspersonen fungieren. Sie werden von den Arbeitern dieser Sektoren gewählt und sind für die Organisation der Arbeitsteams verantwortlich. Diese Teams können ihre Arbeit wiederum selbst bestimmen, allerdings in Koordination mit den anderen Teams. Denn hier gibt es keine Inseln der Produktion. Tenga su autodeterminación siempre, por supuesto, coordinando con los demás, porque no somos islas. Pará, Boris, vení, vení. Die Tür zum Büro geht auf. Das Interview muss unterbrochen werden. Ein Arbeiter in der dunkelblauen Funzer-Kluft fragt Enrique Romero nach einem technischen Detail. Das rundliche, fast immer freundliche Gesicht wird für einen Moment abweisend, als hätte man ihn belästigt. Dann beantwortet er jedoch geduldig die an ihn gerichtete Frage. Y que muchos compañeros siempre están esperando la orden de alguien o la decisión de alguien para hacer algo. Kollegen kommen zu mir und fragen, was soll ich machen? Soll ich das machen oder etwas anderes? Die Fragesteller können meistens die fragliche Aufgabe besser erledigen als ich. Dennoch fragen sie mich. Sie sehen es lieber, wenn ich oder eine andere Person entscheidet, was zu machen ist. Prefieren que yo tome la decisión o que alguien tome una decisión de qué hacer. Die Arbeiter seien in einer hierarchisch strukturierten Schule und Gesellschaft erzogen worden, meint Enrique Romero, und müssten deshalb erst einmal zur Selbstverantwortung angeleitet werden. Wir müssen zuerst das Selbstwertgefühl dieser Kollegen stärken. Sie müssen erfahren, dass wir alle fähig sind, Entscheidungen zu treffen. Dass wir alle verpflichtet sind, Entscheidungen zu treffen, denn wir sind ein Kollektiv. Sonst laufen wir Gefahr, uns in ein traditionelles Unternehmen zu verwandeln. No queremos que sea eso. Wann denn die nächste Vollversammlung stattfinde, will ich wissen. Versammlungen finden seltener statt als ursprünglich geplant, bedauert Enrique Romero. Damit alle teilnehmen können, müsse die Produktion für einen Tag eingestellt werden. Bei guter Auftragslage sei das nun mal schwierig. Außerdem sei das Interesse nicht sonderlich groß. Wenn es beispielsweise um die Koordination mit anderen Kooperativen gehe, komme kaum jemand zur Betriebsversammlung. Wenn es allerdings um Geld geht, dann ist die Partizipation sehr rege. So, wenn es um den Verkauf nach Venezuela geht und um den Gewinn aus diesem Geschäft. Auch wenn Arbeitsabläufe in unserer Fabrik diskutiert werden. Eine längere und grundsätzliche Diskussion entspann sich um gerechte Löhne und Gehälter. Anfangs erhielten alle den gleichen Lohn, doch schließlich setzte sich ein Standpunkt durch, den auch der Mechaniker Carlos Alberto Rodriguez vertritt. No creo en la cooperativa, que todo el mundo cobre igual. Mich überzeugt keine Kooperative, in der alle das Gleiche verdienen. Die Leistung sollte schon belohnt werden, wie auch die Ausbildung. Natürlich muss es ein Grundgehalt geben, von dem man leben kann. Ein Minimum, ein würdiger Lohn. Wenn du dich anstrengst und dich weiterbildest, dann solltest du allerdings auch ein Anrecht auf einen höheren Lohn haben. Die Versammlung der Funzer-Arbeiter folgte dieser Argumentation, beschloss aber gleichzeitig, kein Lohn darf doppelt so hoch sein wie der niedrigste. Derzeit liegt der Durchschnittslohn bei umgerechnet $900. Die Lohnpolitik ist sicherlich wichtig, aber sie kann nicht wichtiger sein als die Zukunft des Unternehmens. Wenn das passiert und die Löhne zu hoch sind, kann sich das Unternehmen das nicht leisten. Stets muss es ein Gleichgewicht geben. Der Lohn sollte so hoch wie möglich sein, ohne allerdings die Zukunft des Unternehmens zu gefährden. Daniel Bobre vertritt die Investorengruppe bei Funza. Der 38-jährige Sohn des finanzkräftigsten Investors tritt entschieden auf, hinterlässt aber in seinen hellen Jeans und seinem karierten Hemd einen eher saloppen Eindruck. Er ist Mitglied des fünfköpfigen Direktoriums. Drei Mitglieder stellen die Investoren, zwei die Kooperative. Wenn es um wichtige Entscheidungen geht, treffen wir uns in diesem Kreis. Die täglichen Entscheidungen in der industriellen Produktion fällen wir in der Kooperative. Wenn es um Finanzen und Handel geht, ist der Investor stärker vertreten. Während sich die Kooperative im Produktionsbereich und in der Lohnpolitik selbst verwaltet, müssen Einkauf von Rohstoffen, Vermarktung und Verkauf zwischen Kooperative und Investoren im Direktorium abgestimmt werden. Es wird alles diskutiert. Meistens erreichen wir einen Konsens, manchmal aber nicht. Aber insgesamt gesehen ist es nicht schwierig. Daniel Bobre hatte ein wenig gezögert, ehe er antwortete. Auf die Nachfrage, was geschehe, wenn es keinen Konsens gäbe, antwortet er kurz und knapp, man würde sich schon zusammenraufen. Über Konflikte will er nicht reden. Im Jahr 2008 trafen uns die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise. Unser wichtigster Markt, der brasilianische, brach zusammen. Brasilien nahm 70% unserer Produktion ab. Die Investoren wollten damals Mitarbeiter entlassen. Die Kooperative setzte dagegen durch, dass alle Arbeitsplätze erhalten blieben. Das sei vorrangig, sagt Enrique Romero, auch wenn die Gewinne deshalb schrumpfen. 11 Söhne von Kollegen haben inzwischen einen Job bei uns bekommen, aber auch andere Leute, beispielsweise Arbeitslose. Vor einem Monat hat hier ein Werkzeugmacher angefangen. Dieser Kollege ist 51 Jahre alt. Er fand nirgendwo Arbeit, obwohl er qualifiziert ist. Er ist in den Augen anderer Unternehmen zu alt. Für uns nicht. Seine Kenntnisse sind es wert, ob er nun 50 oder nur 30 Jahre alt ist. Funza produziert heute neben Gummihandschuhen Reifen für Autos, Lastwagen und landwirtschaftliche Maschinen. Die Kapazität aktuell tiene la empresa? De producción? Sí. Y 400 toneladas por mes. Daniel Bobre beziffert die monatliche Produktion von Reifen auf 400 Tonnen. Funza könnte 50% mehr produzieren und auch absetzen, meint er, will sich aber nicht weiter zu diesem Thema äußern. Enrique Romero hingegen räumt offen ein, dass es um die Produktivität seiner Mitarbeiter nicht immer zum Besten bestellt ist. Unsere Belegschaft müsste ihre Produktivität verbessern. Daran arbeiten wir. Leider gibt es Müßiggang und Leistungen, die nicht gerade 100%ig sind. Deshalb tun wir etwas, was weder mit der Philosophie einer Kooperative noch mit meinen Ideen zu tun hat. Bislang zahlten wir Kollektivprämien aus, denn wir haben ja ein kollektives Ziel, was die Produktion angeht. Doch die Ergebnisse entsprachen nicht unseren Erwartungen. Wir werden die Kollektivprämien nun in einigen Unternehmensbereichen in Prämien für einzelne Arbeiter umwandeln. In anderen Fällen Prämien an eine Schicht oder ein Arbeitsteam auszahlen. Wenn also ein Team mehr schafft als ein anderes, dann erhält es auch höhere Prämien. Dasselbe gilt für einzelne Kollegen. So soll die Leistung gesteigert werden, ganz entgegen unseren ideologischen und philosophischen Überzeugungen. Es gäbe Kollegen, die sich krumm legten. Andere würden dagegen nur wenig arbeiten. Denken und Handeln im Kollektiv sei nicht so einfach wie anfänglich gedacht. In den 5 Jahren, in denen wir uns selbst verwalten, ist es nicht gelungen, den Individualismus abzuschütteln und für das kollektive Wohl zu arbeiten. Wir mussten leider ein Bad in Realismus nehmen und die individualistische Sichtweise zur Kenntnis nehmen. Gezeichnet bin ich in meinem Leben von früheren Kämpfen. Vor mir liegen neue Herausforderungen. 2 Schritte voraus, 1 zurück. Die Krise des Jahres 2008 konnte schließlich aufgefangen werden. Auf der Suche nach alternativen Märkten wurde die Funza Coop schließlich in Venezuela fündig. Als Türöffner diente José Pepe Mujica, der mit Funza Abgesandten nach Venezuela reiste. Mit dem venezolanischen Präsidenten verbindet ihn eine langjährige politische Freundschaft. Wir erreichten einen Vertrag mit dem venezolanischen Staat, genauer gesagt mit dem Handelsministerium. Der Umsatz war für uns bedeutend. $4.245.000 erhielten wir für 31.000 Reifen. Sie waren für den öffentlichen Transport bestimmt. Funza war aber keine Ausnahme. Auch in anderen Ländern Lateinamerikas griff der umstrittene, häufig angefeindete Präsident Venezuelas Regierungen und Bevölkerung mit Aufträgen, Billigstkrediten, billigem Öl oder Zuschüssen unter die Arme. Chavez hat 5-mal mehr Sozialhilfe auf dem Kontinent geleistet als die mächtigen USA, hielt der bekannte US-Publizist John Lee Anderson den Chavez-Kritikern im eigenen Lande vor. In Uruguay wurde nicht nur Funza Coop begünstigt. Insgesamt $5 Millionen stellte Chavez über einen Fonds zur Verfügung. Eine selbstverwaltete Gerberei kam so zu einem Zuschuss, schließlich auch die Glasfabrik Envidrio. Inzwischen arbeiten in der neuen Fabrik, die im Technologiepark in Montevideo errichtet wurde, wieder 100 Arbeiter. 62 von ihnen waren schon früher dabei. Die Produktion von Flaschen und Gläsern ist vor allem auf dem Binnenmarkt ausgerichtet. 56 Tonnen Glas stößt das Unternehmen täglich aus. Envidrio ist ein tolles Beispiel, denn das haben die Jungs alles alleine gemacht. Heute ist es ein blühendes Unternehmen, das wächst und wächst. Es ist ein Beispiel. Carlos Alberto Rodriguez war, wie andere Funza-Arbeiter, zugegen, als ein überschwänglicher Chavez meinte: Ich weiß nicht, wie ihr das nennt, was ich hier gesehen und erlebt habe. Aber ich nenne das Sozialismus. Hier herrscht Sozialismus. Tatsächlich stellen die Kooperativen das kapitalistische System keineswegs in Frage, geschweige denn, dass sie das System überwinden könnten. Die selbstverwalteten Fabriken sind voll in den kapitalistischen Markt integriert, auch wenn sie ein Stück solidarischer Ökonomie versuchen. Sie können das Bewusstsein verändern, auch wenn das nicht so leicht ist, wie das Beispiel Funza Coop zeigt. Ihr schwebt ein alternatives Geschäftsmodell vor. Es ist noch nicht ausgereift, aber die Grundidee ist da. Die Reifen werden kiloweise an die Investoren verkauft. Das Kilo zu einem festen Preis. Dann könnten Löhne und andere Leistungen langfristig kalkuliert werden. Wir übergeben ihnen die Reifen, die wir produzieren. Sie bezahlen dafür und konzentrieren sich nur noch auf den Verkauf. Von der Türschwelle an gehört uns dann alles. Ob hier drinnen nun gute oder schlechte Dinge passieren, das liegt dann in unserer Verantwortung. Dann übernehmen wir den Betrieb. Eine selbstverwaltete Reifenfabrik in Montevideo. Ein Feature von Karl Ludolf Hübene. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2010. Es sprachen Reinhard Virchow, Wolfgang Rüther, Volker Niederfahrenhorst, Bernd Rehäuser, Hans Bayer, Wislawa Wesolowska und Hans Schulze. Ton und Technik Michael Morawitz und Anna Dein. Regie Axel Scheibchen. Redaktion Hermann Theissen. Deutschlandfunk. Programmtipp. And you get to hear her voice. Du hörst ihre Stimme. And that's what the modern novelist can do. Darum muss es